Über die revolutionäre Tätigkeit des verehrten Marschalls Kim Jong-un wurde jüngst in vielen Ländern und Regionen berichtet. Die russische Nachrichtenagentur TASS, der venezolanische Fernsehsender Telesur, die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan und des antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Fortanleitungen meldeten, dass Marschall Kim Jong-un zum neuen Jahr 2017 den Sonnenpalast Gumsusan besucht hatte. Die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees und des afrikanischen Komitees für die Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk brachten Nachricht darüber, dass er sich mit den Teilnehmern des ersten Kongresses der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei und der vierten Konferenz der Aktivisten des Fischereiwesens der koreanischen Volksarmee zum Andenken hatte fotografieren lassen. Der Satellitenfernsehsender Phoenix und die Homepages Fan Chu Wang von Hongkong und Guoji Guangbo Wang in China und die Internet-Homepage der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan teilten mit, dass in Anwesenheit des verehrten Marschalls die gemeinsame Darbietung des Morambong-Ensembles und des verdienten staatlichen Chor-Ensembles zu Ehren der Teilnehmer des ersten Kongresses der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei festlich stattfand. Die Internetzeitung, Zeitschrift und Nachrichtenagenturen Yeznaya Korea, Rimchichi und Pravda.ru in Russland, die Internet-Homepage Dongbei Wang in China, die Nachrichtenagentur und die Zeitung Vientiane Times in Laos, der Sender VOA in den USA und die Internet-Homepages in Tschechien und Deutschland berichteten über die Anleitung des ersten Kongresses der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei durch den Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un. Die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina meldete, dass Kim Jong-un den Artilleriefeuerwettbewerb der Raketenwerferkompanien zwischen den großen Truppenverbänden der koreanischen Volksarmee und die Flugübung der Kampfflieger des Jägerregiments vom Helden Kil Yong-jo für den nächtlichen Überraschungsangriff geleitet hatte. Mit dieser Nachricht brachte die deutsche Internet-Homepage Nachricht darüber, dass er sich den Skiwettbewerb von Maschinyong 2016 angesehen hatte. Die nepalesische Zeitung APAN, die Internet-Homepages des nepalesischen Journalistenvereins zum Studium der Zhu-Ideologie und Songun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und die indische Zeitung World Mirror meldeten, dass Kim Jong-un den Fischereibetrieb Nummer 15 der koreanischen Volksarmee besucht hatte. In den Massenmedien erschienen die Bilder von Marschall Kim Jong-un.